Der Sohn war wie alt? Der Sohn war damals beim Auszug 15. 15 und der hat Nacktfotos Nur von... Nacktfotos von seiner kleinen Schwester auf dem Handy gehabt. Ja. Und die förmlich gejagt in Unterhose. Und das Kind hat immer schreiend bei mir Schutz gesucht. Und genau das habe ich gleich am Anfang im Jugendamt angegeben. Und das Fax habe ich jetzt noch, mit Datum und Uhrzeit alles. Habe das Jugendamt aufgefordert, meine Tochter vor den sexuellen Übergriffen von ihrem Bruder zu schützen. Ja? Daraufhin hat man das ignoriert einfach. Habe ich noch einmal auf Fax geschickt, noch einmal ignoriert. Ich habe für mich keine Möglichkeit gehabt, irgendwie mit dem Jugendamt in Kontakt zu treten. War denn die Polizei mit Maschinenpistolen ihretwegen bewaffnet? Nein, nicht deswegen. Das ist immer so. Anscheinend ist das gang und gäbe. Ja. Die haben ein Bi seitlich hängen, aber nicht eine, sondern mehr. Welcher Ort war das, wo die... In München, mitten in dem Hauptjugendamt. Ich habe die Adresse noch. Also. Hauptjugendamt München, ja. Wird also von Maschinenpistolen. Mit, also Polizisten mit MBs, ganz klar. Zwei, ja. Polizisten standen da mit Polizisten. Also schwer bewaffnet. Zwei Stück. Sagen wir so. Also ist für einen Menschen wie mich, der vorher mit Jugendamt nichts zu tun hat, unvorstellbar. Da habe ich die ganzen Leute heimgeschickt und ich bin auch heimgefahren am Donnerstag. 2 Uhr früh heimgekommen und am Freitag um 5:30 ist halt die Schlafzimmertür aufgegangen. Ihr Sohn ist ins Schlafzimmer eingetreten, nackt, die Unterhose in der Hand und ist gerade ins Bett zur Mutter eingestiegen. Und da habe ich halt das Licht angemacht, weil ich habe was gehört, Boden knarren und so, weil ich so alte Bretterdielen habe. Und dann stand der Junge da, nackt, gerade die Decke offen von der Mutter, wie er gerade reingeht, sieht mich, ganz erschrocken, roter Kopf wie eine Tomate. Und ist sofort rausgegangen. Ich war so perplex, man kann man so sagen, ja, perplex kann man sagen, dass mir nichts eingefallen. Also der Sohn stand nur nackt, mehr nur nicht? Nackt, ich wollte gerade ins Bett gehen von der Mutter. Ja? Und dann ist er, wie ich das Licht angemacht habe, hat er mich gesehen, dass ich da bin, hat er einen Schreck seines Lebens gekriegt, ist er klar, und hat das Schlafzimmer verlassen. Vielleicht können Sie ja dem Sohn nochmal solche Fotos, die er gemacht hat, abnehmen als Beweis. Geht das denn? Das geht nicht. Das war auf sein Handy. Ja, vielleicht hat er aber jetzt... Nicht mehr. Mittlerweile ist er ja bekannt als sexueller Straftäter. Ist ja bekannt, dass er pädophil ist und auf Kinder geht. Das war ja damals noch nicht so. Ja? Da habe ich das in den Raum gestellt und habe gesagt, dass er sich eben vorsichtig ausgedrückt. Ich habe das damals ja... Ich wollte ja nie ihn auf keinen Fall falsch beschuldigen. Deswegen habe ich das, wenn man so will, als gemäßigt geschrieben, dass er eben das Kind an seine nackten Schenkel zieht, um fleischliche Lust zu spüren. Mehr habe ich, das habe ich ja erlebt, und dass das Kind schreiend bei mir Schutz sucht. Das ist ein Fakt. Und die Mutter gelangweilt zuguckt. Sie hat gar kein Problem damit gehabt. Wie hat das früher mal angefangen? Es ist angefangen, dass ich eine Frau eingeladen habe. Vielmehr, die habe ich halt kennengelernt, eine Brasilianerin, und die war bei mir. Die war hübsch und es war alles gut. Ich war damals, ja, sagen wir um die 50, die war 35 und hat Interesse gezeigt. Wissen Sie, wie das ist? Ganz normal jedenfalls. Ist die dann wieder nach drei Monaten, hatte ja die so Touristenvisum. Ist die wieder zurück nach Sao Paulo geflogen und war alles okay. Also war halt eine Bekanntschaft, die wieder abgereist ist. Die hat sich aber dann immer wieder gemeldet per Internet, dass sie mich nicht vergessen kann und so weiter. Dann habe ich sie eingeladen, mit ihren zwei Kindern bei mir Ferien zu machen. Nach 2 Wochen, wie sie bei mir war sie schwanger. So. Dann dachte ich mir, da ich ja bis dato keine Kinder hatte, gut, werde mein Kind nicht in Sao Paulo auf die Welt kommen lassen. Mein einziges und erstes, also habe ich alles dran gesetzt, dass ich hier bleiben kann. Das war ja nur mit einer Heirat möglich. Soweit war alles gut. 4 Tage nach der Eheschließung habe ich sie das erste Mal mit ihrem Sohn im Bett ertappt. Hat sie gesagt, er massiert sie nur, allerdings im Schambereich zwischen den Schenkeln und so. War für mich natürlich abnormal, ist klar. Damals war der Sohn 13. Dann hat man 2 Jahre Ehe weitergelebt, ohne Vollzug der Ehe, weil ich die immer wieder mit ihrem Sohn im Bad, im Bett ertappt habe. Aber dann war immer klar, ganz egal, inzestuöse Beziehung zwischen Mutter und Sohn. 2006 habe ich ihr einen Eheberater vorgeschlagen, eine Therapie mit ihrem Sohn. 2007 ist sie dann ausgezogen, in ein Frauenhaus geflüchtet, mit alle drei Kindern. Mittlerweile ist dann unsere Tochter geboren, worden 2005. Die hat sie mitgenommen, mit üblichen Falschangaben, was ich halt für Mensch bin, aggressiv und so weiter. Jedenfalls ist sie in ein Frauenhaus und hat dort mit dem Jugendamt Kontakt aufgenommen. Und das Jugendamt in München, da hatte ich keine Möglichkeit, irgendwie an die ranzukommen. Eine zuständige Person für meine Tochter. Ist mir nicht gelungen, Anrufe und. Nach über 2 Jahren hat sich eine Frau Bayer gemeldet, die wiederum gesagt hat, sie wäre jetzt zuständig. Und keine Ahnung, was die Frau von mir wollte überhaupt. Ja, ob ich einen Termin machen könnte. Das war mir nicht möglich, weil ich zu dieser Zeit in Belgien war, in Gent, und habe da eine größere Vision geleitet, um möglich wegzukommen. Ja, wenn Sie nicht wollen, sagt Frau Bayer, Sie machen Kindesraub, 2 Jahre lang, und dann melden Sie sich, und ich muss die Woche zu Ihnen kommen, das geht so nicht. So, jedenfalls habe ich kurz vorm Auszug der Frau gesehen, dass ihr Sohn nur Nacktfotos von unserer 2-jährigen Tochter am Handy hat. Moment, der Sohn war wie alt? Der Sohn war damals beim Auszug 15. 15, und der hat Nacktfotos von... Nur Nacktfotos von seiner kleinen Schwester auf dem Handy gehabt, ja? Und die förmlich gejagt in Unterhose. Und das Kind hat immer schreiend bei mir Schutz gesucht. Und genau das habe ich gleich am Anfang im Jugendamt angegeben, und das Fax habe ich jetzt noch, mit Datum und Uhrzeit alles, habe das Jugendamt aufgefordert, meine Tochter vor den sexuellen Übergriffen von ihrem Bruder zu schützen. Ja? Daraufhin hat man das ignoriert einfach. Habe ich noch einmal auf Fax geschickt, noch einmal ignoriert. Ich habe keine Möglichkeit gehabt, irgendwie mit dem Jugendamt in Kontakt zu treten. Bis einmal hat man mich vorgeladen, da war eine Frau von Pestalozzi, ich habe die noch nicht gekannt, die hat mich einmal empfangen, da habe ich einen Kollegen dabei gehabt, da habe ich schon gewundert, da wusste ich schon, dass da irgendwas nicht normal ist. Und das Jugendamt war schwer bewaffnet, also bewacht mit Polizisten, mit Maschinenpistolen. Da habe ich erst gedacht, ich bin da im falschen Gebäude. Da soll ich zum Ralf gucken, ein bisschen da falsch, das gibt es ja gar nicht. Gehe wieder raus von die Türen, hey, das Jugendamt. Dann hat man, glaube ich, gesehen, dass da große Glasscheibe mit Sprechanlage und wie gesagt, alles bewacht. Dann denke ich, was ist denn da los? Da habe ich gefragt oben, ob die da größere Geldsendung erwarten, weil da unten so bewaffnete Polizisten sind. Ich habe das erst wirklich nicht gewusst. Ich habe vorher noch nie mit solchen Leuten zu tun gehabt. Und sagte, nee, da geht es immer heiß her. Da, manche Männer waren schon mit Handgranaten da und weiß der Teufel was alles. Also quasi treiben die das so weit, dass da, das leider Gottes, gibt es Männer, die dann amok laufen. Aha. Und die nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Und dann besorgen die sich halt derartige Sachen. Da habe ich aber schon gefragt, natürlich ist das eine schlimme Sache, wenn da einer mit Handgranate kommt. Aber haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie weit Sie gehen müssen, bis Sie einen treiben, bis er das macht? Sie waren vorher von normalen Familienväter, jetzt auf einmal kommen die mit Handgranaten bei Ihnen auf Besuch. Da muss ich etwas. Stimmt ja da nicht, ist ja logisch. Ja, sicher. So, ja, die Männer sind so. Also, das können Sie nicht verallgemeinern. So, ich bin jetzt geschieden, deswegen hasse ich nicht alle Frauen. Es gibt gute und schlechte Frauen, genauso ist es bei Männern. Also ich dachte, dass das kein Thema ist. Also man geht davon aus, oder setzt es voraus, dass das Psychologen wissen. Jedenfalls hat man mich angehört, hat ein paar Notizen gemacht, ihr wahrheitsgemäß meine Erlebnisse berichtet. Das hat nicht lange gedauert, viele Stunden, die haben da großes Interesse gezeigt. Und dann bin ich wieder gefahren und dann habe ich lange nichts mehr gehört, weder von meiner Tochter noch vom Jugendamt. War denn die Polizei mit Maschinenpistolen ihretwegen bewaffnet? Nee, nicht wegen mir. Das ist immer so. Anscheinend ist das gang und gäbe. Ja. Die haben ein MP seitlich hängen, aber nicht einer, waren sie mehr. Welcher Ort war das, wo die... In München, mitten in dem Hauptjugendamt. Ich habe die Adresse noch. Alles. Hauptjugendamt München, ja. Wird also von Maschinenpistolen... Mit, also Polizisten mit MPs, ganz klar. Zwei, ja. Polizisten standen da mit Polizisten, also schwer bewaffnet. Zwei Stück. Sagen wir so. Also ist für einen Menschen wie mich, der vorher mit Jugendamt nichts zu tun hat, unvorstellbar. Mhm. Das ist, keine Ahnung, wenn da irgendwo ein Museum ist, die was teure Bilder da ausstellen, Kann man das vorstellen, oder wenn ein Prominenter kommt oder was. Aber ein Jugendamt. Mein Kollege hat gesagt, das gibt es ja gar nicht. Aber gut, kann man nichts machen. Fakt ist jedenfalls, dass ich dann, also einfach kein Umgang mit meinem Kind. Also ich habe das gesehen als normaler Kindesraub. Ich habe dann mit dem Möhnle Kontakt aufgenommen. Der sagt, ja, das ist so. Sie haben keine Chance, wenn Sie die falschen Leute im Jugendamt erwischen, haben Sie Pech gehabt. Da habe ich eine Petition eingereicht im Bayerischen Landtag. Dann habe ich dort in der Petition ganz klar geschrieben, dass ich gegen die GWG bin, dass die offensichtlich eine Monopolstellung haben. GWG heißt was? Das heißt gerichtlich-wissenschaftliche Gerichtspsychologie. Mhm. Das ist eine Gesellschaft, die gibt es in Bayern, die hat aber schon ihre Büros mittlerweile groß ausgebreitet. Und die kriegen in Bayern circa 2/3 aller Familiengutachten beauftragt. Die treffen sich mit den Richtern privat und auch bei Seminaren und so. Diese Gelder, was da einkassiert werden, die sind ja nicht billig, diese Gutachten, die werden über die Justizkasse abgerechnet. Also die Betroffenen, die werden gezwungen, das Geld an die Justizkasse zu zahlen. War bei mir auch so, ich war natürlich nicht bereit, ich sage mal, ein von krimineller Hand erstelltes Gutachten zu finanzieren. Die haben bei mir alles versucht, die haben sich sogar jetzt, das ist immer noch aktuell, auf meine Eigentumswohnung im Grundbuch eintragen lassen. Mhm. Also mit allen Mitteln, dass sie diese, sagen wir mal, illegal erstellten Gutachten finanziert kriegen. So, da habe ich mir das fast nicht vorstellen können, denke, das gibt's doch gar nicht. Ich war vorher absolut noch nie in meinem Leben mit Gericht, mit Polizei oder mit irgendwas zu tun gehabt. Ich habe lediglich zwei Freunde, die sind mit der Kripo, aber es ist Privatsache. Ja, aber ich habe sonst... Sie haben zwei Freunde von der Polizei? Die habe ich, ja, aber privat. Ja. Aber das eine, der Yves, der ist jetzt 23, ist ein junger Mann, der lernt bei der Kripo. Ja. Und aber ich habe sonst mit der Polizei mein Leben nie zu tun gehabt. Ja. Ja? Oder mit Gerichte. Gar nichts, 0,0. Auf einmal war ich, jetzt, wenn man so will, auf einem neuen Spielfeld. Das heißt, ich musste mich überhaupt erst schlau machen, was ist Justiz, was ist Amtsgericht, was ist Oberlandesgericht und wie läuft der Hase. Am OLG muss ich mich anwaltschaftlich vertreten lassen und so weiter. Das war mir alles nicht so bewusst, weil ich damit nichts zu tun hatte. Ich war, wenn man so will, in Europa unterwegs, meine Kraftwerke zu bauen als Bauleiter. Also Müllverbrennungsanlagen, Biomasseanlagen, Kohlekraftwerke und diese Dinge halt. Mhm. So, das ist natürlich eine sehr, wie soll man sagen, verantwortungsvolle Aufgabe. Ja, sicher. Damals war ich in Rotterdam bei der AVR, das ist die Müllverbrennungsanlage für Rotterdam, das ist ja keine kleine Stadt. Ich hatte da ca. 150 Mann, die ich zu überwachen hatte, die auf meiner Baustelle gearbeitet haben. Ich hatte die Gesamtbauleitung, das heißt von Verladungshalle bis Filteranlagen und so weiter. Das heißt, ich war voll, wenn man so will, im Beruf integriert und konzentriert. Das können Sie so mit Alkohol oder mit irgendwelchen Schwächen, können Sie sowas nicht bewerkstelligen. Zumal Sie auch für die Arbeitssicherheit für so viele Leute verantwortlich sind. Warum ich das jetzt so sage, ist, ich war nachher nicht mehr in der Lage, da ich ja wusste, dass ihr Sohn pädophil veranlagt ist und dass sie mit der Mutter eine incestuöse Beziehung hat und dass ich mein Kind nicht sehe, ist es natürlich für mich psychisch so eine starke Belastung gewesen, dass ich nicht mehr das verantworten konnte und diese Baustellen zu führen. Weil ich es aus meinem Kopf nicht rausgekriegt habe. Und ich war aber für die Sicherheit der Leute verantwortlich, für Qualitätssicherung, für Progress, also das heißt Fortschritt, den Baufortschritt und so weiter. Das sind sie dann jede Woche in Besprechungen. Sie hatten doch später noch was herausgefunden, was diese pädophilen Sache betrifft. Ja genau, jetzt habe ich das ja alles nicht gewusst. Ich war immer unterwegs in Europa auf irgendwelche Baustellen. Ich wusste nicht, was die Mutter von meiner Tochter mit ihren Kindern da in Lauingen macht, wie denn auch. So, ich bin halt am Wochenende heimgekommen, alle 2 Wochen, habe den Familienvater gespielt, das Geld abgegeben und habe halt gesehen, dass ihr Sohn, da bin ich einmal halt nicht am Freitag heimgekommen, wie telefonisch angekündigt. Damals war ich in Lünen und da habe ich kein Rohr gekriegt. Da habe ich die ganzen Leute heimgeschickt und ich bin auch heimgefahren am Donnerstag. 2 Uhr in der Früh heimgekommen und am Freitag um 5:30 ist halt die Schlafzimmertür aufgegangen, ihr Sohn ist ins Schlafzimmer eingetreten, nackt, die Unterhose in der Hand und ist gerade ins Bett zu der Mutter eingestiegen. Und da habe ich halt das Licht angemacht, weil ich habe was gehört, Boden knarren und so, weil ich so alte Bretterdielen habe. Und dann stand der Junge da, nackt, gerade die Decke offen von der Mutter, wie er gerade reingeht, sieht mich, ganz erschrocken, roter Kopf wie eine Tomate und ist sofort rausgegangen. Ich war so perplex, man kann man so sagen, ja, perplex kann man sagen, dass mir ist nichts eingefallen. Also der Sohn stand nur nackt, mehr nur nicht? Nackt, ich wollte gerade ins Bett gehen von der Mutter. Ja? Und dann ist er, wie ich das Licht angemacht habe, hat er mich gesehen, dass ich da bin, hat er einen Schreck seines Lebens gekriegt, ist ja klar, und hat das Schlafzimmer verlassen. Ja. Ich habe nichts da gesagt, ich war perplex, also mir ist mein Mund ausgetrocknet gewesen in dem Moment. Ich war nicht fähig, das müssen wir sich so reintun. Ein normaler Mensch glaubt das nicht, dass sowas gibt. Wenn man es dann selbst erlebt, dann ist es halt so. Man muss es dann halt zur Kenntnis nehmen. Jedenfalls 2 Tage später hat ihr Tochter, die hat 2 Kinder mit in die Ehe gebracht, zu mir gesagt, Hermann, die Mama hat gesagt, der Christian wollte nur fragen, wo ein frisches Hemd ist. Also das waren halt immer diese Ausreden. Aber gut, aber das war halt für mich dann ganz klar, so treiben die das. Wenn die große Schwester schläft, in der Früh noch, und die Kleine ist sowieso in ihrem Bett, dann geht der halt zur Mutter ins Bett. Ich wusste ja nicht, wie die das machen, weil ich ja nie da war. Jedenfalls hat die Mutter zu mir gesagt, na und, sie liebt ihren Sohn halt wie ihren Mann, ich kann es aber nicht beweisen. Haha, und hat noch gelacht und ihr Sohn, ihre Tochter hat es auf Deutsch übersetzt, das war kurz vorm Auszug. Ich habe ihr gefragt, wie sie sich die Ehe vorgestellt hat, dann meint sie, ich hätte in der Nacht kommen können, wenn der Christian schläft. Das war jetzt unglaublich, sag ich. So, ich weißt du nicht, dass du das Leben deines Sohnes zerstörst? Egal. So, jedenfalls, damit wir da jetzt abkürzen. Die ganzen Dinge habe ich jedes immer wahrheitsgemäß weitergegeben. Das heißt, in 4 oder 5 Jahren gibt es bei mir keinen einzigen Widerspruch, keine einzige geänderte Variante oder was, ja? Also deswegen musste die eine im Gutachten auch schreiben, dass ich sehr geradlinig bin. Im Gegensatz zu ihr konnte ich immer wieder lügen, widerlegen, das und das und das. Ich habe das Jugendamt aufgefordert, also ganz klar angeschrieben, dass ihr Sohn massiv sexuell gestört ist. Die GWG hat das nicht festgestellt. Die hat festgestellt, dass ein Potenzial von sexueller Störung nicht erhärtet werden konnte. Die drücken sich immer so aus, falls er doch übergriffig wird, dass die dann aus dem Schneider sind. Das ist so ein Beamtendeutsch, wo die sich immer rausreden können. Und da haben die offensichtlich so Form dazu, sagen wir so. Jedenfalls ist es genau nicht so gekommen, wie die Gutachten geschrieben haben, ist so gekommen, wie ich das gesagt habe. Ihr Sohn ist dann in München sexuell übergriffig geworden, hat natürlich auch mit Bundespolizei zu tun und so weiter. Und was heißt mit Bundespolizei? Die hat sich um 3:30 in der Früh, hat er da wohl Graffiti gemacht auf dem Bahnhof. Ach so. Und da ist halt dann die Bundespolizei dafür zuständig. Also das sage ich jetzt nur, weil das hat jetzt das Jugendamt wieder geschrieben, also gestern hat es der Richter da gehabt, er ist nie mehr in polizeiliche Erscheinung getreten seit 2006, schreibt das Jugendamt. Die GWG schreibt, mehrfache sexuell zu nennenswerte sexuelle Übergriffe. Aber das hat die nur geschrieben, weil ich zu der einen gesagt habe, zum Gutachten, von Christian seiner sexuellen Übergriffe, da weiß ich Bescheid. Und dann hat die gesagt, wenn wir das eh schon wissen, dann kann sie es auch sagen. Und da hat sie das gesagt und auch niedergeschrieben, weil sie gedacht hat, ich habe schon gewusst. In Wirklichkeit werden diese Dinge alle vor mir geheim gehalten. Also ich werde da quasi dumm gehalten. Offensichtlich gibt es da mehrere Akten, kann man das nicht anders vorstellen. Jeder hat so eine. Und ich werde da also meine Tochter natürlich auch mit 6 Jahren, nach Strich und Faden verarscht. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch für die Anwälte. Das ist ja das. Jetzt habe ich gestern, hat der Anwalt zwar gewonnen, aber er will nicht, dass der Richter Bescheid weiß, was er im Auftrag vom Jugendamt oder in der, sagen wir mal, die machen ja nur, wie Sie sagen, Einschätzung, was der da alles urteilt. Und das habe ich ihm gestern mitgeteilt. Und da war der ganz entsetzt, vor allem auch sei, sagen wir mal, der hat immer so eine Beisitzende. Ist ja bei Gericht so. Mhm. So, und die war ganz entsetzt. Und so, ja, das ist das Ergebnis vom Jugendamt, was sie da machen, dass ich meine Tochter jetzt an einen Kinderschänder abgeben muss. Alle 14 Tage. Und der ist alleine in der Wohnung mit meiner Tochter. Und sage ich zu dem Richter, da können Sie mir nicht mehr sagen, dass das im Namen des Volkes ist. Also es ist so, Sie hatten ein Gerichtsverfahren, wo entschieden wurde, dass die Mutter mit dem Sohn und der Tochter weiter zusammen wohnen kann, so etwa, nicht wahr? Nein, das gestern war Gegenstand der Verhandlung, weil sie das alleinige Sorgerecht beantragt hat. Ja. Also das heißt mit dem Sohn und der Tochter, die er da fotografiert hatte, mit dem Handy. Nee, das alleinige Sorgerecht für unsere gemeinsame Tochter hat sie beantragt. Ja. Und das ist gestern verhandelt worden. Also die Tochter, die fotografiert wurde? Die Tochter, was ich mit der Brasilianerin alleinig habe, ja, die ist ja jetzt erst 6. Und ihre Tochter ist jetzt 16 und der Sohn ist 20. Ja, und der 20-jährige Sohn hatte früher die kleine 6-jährige fotografiert, nicht wahr? Der hat die fotografiert, hat Nacktfotos am Handy gehabt und hat die sexuell genötigt, gejagt förmlich. Ja. Aber auch, weil ich das beobachtet habe, habe ich das wahrheitsgemäß weitergegeben. Ich habe aber auch mit den Diplompsychologinnen, wie die schön heißen, habe ich zu denen gesagt, ich würde ihren Sohn nie irgendwas beschuldigen, wenn ich nicht 100% sicher bin. So ist eins meiner Böse, ich bin ein kinderlieber Mensch und auch Jugendliche. Ich liebe junge Leute und Kinder ganz normal. Ich würde sowas nie machen. Ich könnte nicht durchschlafen, wenn ich einen Jugendlichen mit derartigen Beschuldigungen belaste und dann tue ich, wie nichts gewesen wäre. So, da bin ich nicht der Mensch dafür. So, und jetzt habe ich festgestellt, das wissen Sie noch nicht, jetzt habe ich gestern auch gesagt zu der Frau Feistkorn, die heißt zufällig gleich wieder Richter, so, ich habe nicht diese hohe kriminelle Energie wie das Jugendamt. So, Sie betreiben jahrelangen Verstoß gegen geschütztes Umgangsrecht. Sie machen Menschenrechtsverletzungen in besonders schweren Formen. So, ich sehe das so, dass meine Tochter auch mit 6 Jahren in die Kategorie ihrer Spezies Mensch gehört und auch die Menschenrechte hat. Die hat ein Recht auf ihren Vater, auf beide Elternteile. So, und dann, warum das so lange gedauert hat, muss ich Ihnen auch sagen. Die Frau war mir dann mit den 2 Mädchen in ein Frauenhaus, ja? Mhm. Und hat dann mir die Schuld gegeben, dass sie in ein Frauenhaus ist. Das nicht, aber dass ich nicht geil zahle und dass sie ihre Wohnung nehmen kann. Folglich hat sie mit ihrer dann 14-jährigen Tochter ein Komplott geschmiedet gegen mich und hat mich angezeigt, dass ich die Tochter hätte 3 Jahre lang sexuell missbraucht. Immer wieder versuchte Vergewaltigung. Und dann hat sie das angegeben, wie ich das gemacht habe. Musste bei der Polizei. So, dann bin ich zu der Kripo vorgeladen worden, diese ganzen erkennungsdienstliche Torturen über mich ergehen lassen, ich habe alles zugestimmt. Allerdings hat die Kriminalbeamte hier in Dillingen sofort gewusst, nach 5 Minuten, dass das alles gelogen ist, dass es ja nicht möglich ist, was sie da angegeben hat. Das habe ich dir auch gesagt, aber das habe ich zu der Kripo-Beamte. Ja, ihre Tochter war ein Jahr in Deutschland, die ist ein Jahr Grundschule gegangen und dann ist sie aufs Gymnasium gegangen. Und 2. Klasse auch Gymnasium. So ist sitzen geblieben, ist sie erst ein Jahr später in München. Jetzt wollen Sie mir weismachen, dass ein Kind, solange es vergewaltigt wird, aufs Gymnasium geht und wenn der Peiniger weg ist und sie wird nicht mehr vergewaltigt, da bleibt sie sitzen. Das können Sie ja Blöden erzählen. Und dann in ein Schwimmbad hat sie angegeben, die hat es nicht überlegt, was sie da zusammenlügen. Also, ich habe die da versucht zu vergewaltigen und ich habe erst loslassen, weil sie so geschrien hat. Und dann sind halt eben die Badegäste gekommen und die Badeanstalt und die haben halt ihr dann geholfen. Und da habe ich erst ausgelassen. Dann sage ich, ja, wirft man mir das vor? Dann sagt die Kripo-Beamte, ja. Dann sage ich, und wie stellt sich das jetzt in der Realität vor? Und dann hat die Badeanstalt nicht die Polizei geholt. Haben die gesagt, Herr Kindervergewaltiger, dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen. So, sowas geht doch gar nicht. Jedenfalls, es wurde ein Gutachten erstellt über die Glaubhaftigkeit des Kindes. Die haben bei der ersten Methode der Glaubhaftigkeit haben das Verfahren eingestellt, weil die gleich festgestellt haben, dass sie gelogen hat. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, warum sie gelogen hat, ja, ich muss einsehen, dass es so nicht geht. Damit hat sie gemeint, dass ich nicht das Inzestgeld da jeden Monat nach München schicke und es weiterfinanziere. Aber aufgrund dieser Falschanschuldigung wurde mir wiederum der Umgang mit meinem Kind 1,5 Jahre verweigert, bis das geklärt ist. Und die haben halt über ein Jahr benötigt, bis sie das geklärt haben. Ja? So, das heißt, dann hat mir die Staatsanwaltschaft in Augsburg geschrieben, Passen Sie gut auf, das habe ich alles hier. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat mir geschrieben, wie ich die Frau angezeigt habe und ihre Tochter wegen Falschanschuldigungen, dass nicht meine Ex-Frau mich angezeigt hat, sondern eine Frau Völkner vom Jugendamt, ja? So, da habe ich mir gedacht, wenn dem so ist, dann frage ich mich, es betreibt das Jugendamt Kindesraub, Verstoß gegen Menschenrechte, jetzt beschuldigen die mich doch fälschlich, dass ich Kinder vergewaltige. Ist ja unglaublich. Da habe ich diese Frau Völkner strafrechtlich festgehalten, also angezeigt. Jetzt kommt der Hammer. Schreibt mir die gleiche Staatsanwältin zurück. Erst, dass sie es verfahren hat unter der Aktennummer. Und eine Woche später kommt der Brief vom Staatsanwaltschaft Augsburg. Das Verfahren wurde eingestellt, weil der bloße Verdacht einer Straftat nicht ausreicht für eine Strafverfolgung. Ja, jetzt tun Sie mal das so rein. 4 Wochen vorher schreibt sie mir, sie gibt mir den Beweis, dass die Völkner vom Jugendamt mich angezeigt hat. Ja? Und 4 Wochen später schreibt sie, Verfahren ist eingestellt, der bloße Verdacht reicht nicht aus. Ja? Ich wusste vorher gar nicht, ich kenne die Frau Völkner gar nicht, ich habe in meinem Leben noch nie gesehen und ich habe mit ihr noch nie gesprochen, gar nichts. Ich wurde nur von der Staatsanwaltschaft Augsburg habe ich erfahren, schriftlich, dass die mich angezeigt hat, wegen sexuellen Missbrauch an Kinder im besonders schweren Fall. So, und ich habe mir gesagt, als anständiger Bürger, der sich sein Leben noch nie was zur Schule hat kommen lassen, das muss ich mir nicht bieten lassen. Das gibt's ja gar nicht. Also habe ich die angezeigt. Ich kann ja auch nicht wildfremd die Leute anzeigen, dass sie Kinder vergewaltigen. Wo gibt's denn sowas? Wo leben wir? Das heißt aber, jetzt weiß ich mittlerweile, dass die Jugendämter alle Rechte haben. Sie dürfen unschuldige Männer fälschlich anzeigen und dann als Folge dafür 1,5 Jahre Kindesraub betreiben und gehen straffrei aus. So, dieser Punkt, das habe ich alles hier. So, und das ist ja alles nur das Harmlose. Das Wichtigste, das Schlimmste ist bei mir, da ich ja wusste, dass ihr Sohn durch den Inzest mit der Mutter sexuell gestört ist, wusste ich aber nicht, vergeht er sich an meine Tochter oder nicht? Und diese Ungewissheit, ob ihr Kind jetzt in dem inzestiösen Milieu schon eingebunden ist oder nicht, das macht dann jeden verantwortungsbewussten Vater, macht dem das Angst, das ist ja was Logisches. Wenn sie jetzt ein Kind haben, und das ist bei einem sexuellen Straftäter, ein Pädophil, darf man nicht vergessen, und sie müssen den da hingeben und der lauert schon auf das Kind, und dann verschwindet er in der Wohnung alleine mit ihrer Tochter, dann, und sie verlangen von mir, dass ich ganz ruhig bleibe und sage, ja, das ist zum Wohl des Kindes, weil der Richter hat geschrieben, im Namen des Volkes. Dann muss ich mir sagen, da habe ich diesen Leserbrief gelesen vom Ex-Richter Frank Fasel in der Süddeutschen damals, da schreibt er mir, ekelt vor meinesgleichen, dann sage ich, der hat nicht recht, der Fasel, das ist nicht kein krimineller Justizsumpf, das ist ein hochkrimineller Justizsumpf, mit dem Sie da zu tun haben. Ich habe mit Herrn Frank Fasel kürzlich telefoniert. Ja, ich habe, ja, kennen Sie den? Er hat jetzt, seine Tochter ja. Ist wohl von der, die hatte jedenfalls solche sexuellen oder andere strafbaren ja. Vorfälle in der Kirche angezeigt. Daraufhin ja. Wurde sie entlassen. Ich weiß jetzt nicht, wo sie tätig gewesen ist. Ich muss mit dem Herrn nochmal telefonieren und ein paar Briefe wechseln. Kennen Sie den Sachsensumpf? Ja. Das müssen Sie mal vorstellen. Das ist ein Staatsanwalt, ein Richter, was 13-jährige Kinder sagt. Für mich ist das Vergewaltigung, ja? Und dass dann die Reporter, die recherchieren, da sieht ihr den Patron dieser Frechheit. Ja, die wurden ja fast alle verurteilt. Zum Teil auch verprügelt und gefoltert. Wahnsinn, ja. Der Jürgen Roth wurde verprügelt, Fassbender wurde gefoltert. Auch. Und Ginzel und Datt wurden für eine Fragestellung verurteilt, weil sie eine Frage gestellt haben. Unglaublich. Kennen Sie den Fall Ginzel und Datt? Nee, den kenne ich nicht. Ich merke es bei mir, was Sie müssen so sehen. Ich war jetzt quasi, wenn man so will, über 30 Jahre in Europa unterwegs. Ich habe mit verschiedenen Kulturen, mit Menschen zu tun. Aber mit derart Kriminellen wie die hatte ich noch nie zu tun. Mit wem? Was die Justiz und Jugendamt betrifft. Also die beiden. Die wissen ganz genau, dass sie betrügen, und sagen wir mal, in Bayern ist es ganz sicher so, dass sie da als Vater von Kindern keine Rechte haben, nur die Pflicht, das Ganze zu zahlen. Eine Mutter ist ganz klar in Bayern, die hat ihre Kinder als Leibeigene, als Sklaven, die kann mit denen alles machen. Nur, wenn sie getötet hat, dann hat sie kein Sorgerecht mehr. Das haben sie jetzt, ich weiß nicht, ob sie das mitgekriegt haben, letzte Woche hat da jemand jeder Mutter Baby aus dem fünften Stock geworfen und die war natürlich tot. Dann bringen die das in die Nachrichten, parallel dazu bringen die, letztes Jahr hat schon mal eine Frau in Berlin Baby aus dem Fenster geworfen, was tot war. Die Frau hat eine Bewährungsstrafe gekriegt, eine Kindermörderin. Also, da braucht man nichts mehr zu diskutieren. Wenn eine Kindermörderin einen Freispruch kriegt, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Kennen Sie den Fall, wo die freigesprochen wurde aus Berlin? Das haben Sie jetzt im Fernsehen, was letzte Woche im ZDF, ja? ARD, also öffentlich-rechtlichen Sender. Mhm. Ich kenne den Fall nicht, ich bin nur im Zuge dieses Kindesmordes von letzter Woche, habe ich das so nebenläufig, bringen die das so. Wo ich nur geschockt war vor 2-3 Monaten, da stand in der Bild-Zeitung, harte Strafe für Kindermörderin, Polizistin. Da hat wohl, ich glaube, 24-jährige Polizistin ihren Sohn, also war noch Baby, mit der Schere abgestochen, weil sie frei sein wollte für einen neuen Lover. Und die hat 4,5 Jahre offensichtlich gekriegt. Das heißt, bei guter Führung ist die wieder auf freien Fuß. So, wenn Sie jetzt, Sie müssen das immer jetzt die Realität sehen, wenn Sie jetzt ein Vater sind und Ihr Kind lieben und normal sind, wenn jetzt Ihre, sagen wir, die Mutter Ihres Kindes oder Ihre Kinder das Kind umbringt, Ihr Leben ist zerstört für alle Zeiten. Und die geht, entweder kriegt ihr Bewährungsstrafe oder ist in 3 Jahren, geht ihr wieder frei raus, ist ein freier Mensch. Das hat er mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Ich weiß nicht, haben Sie das verfolgt von Duisburg, von der Love Parade? Nein. Da ist der Sauerland, ist Bürgermeister von Duisburg, ja? Ja. Ich bin ja im Baugewerbe und weiß, ich habe sehr viel mit Sicherheitsbestimmungen zu tun in ganz Europa. Das heißt, wenn ich jetzt Leute beschäftige bei mir, muss ich die Sicherheitsbelehren und die müssen unterschreiben, dass sie das verstanden haben. Da muss ich Gerüste, muss ich persönlich als Bauleiter abnehmen, ob die denn Sicherheitsnormen entsprechen und dann wird das von mir gegengezeichnet, vom Gerüstbauer und da kommt ein Schild an das Gerüst, dass das Gerüst ordnungsgemäß fertiggestellt ist und für die Leute, die da arbeiten, begehbar ist. Vorher darf da keiner rauf. So. Wenn jetzt eine Veranstaltung wie in Duisburg eine Massenveranstaltung durchführt, da werden selbstverständlich die Sicherheitsbestimmungen, die Sicherheit überprüft, ob das alles möglich ist und so weiter. Und wie die Leute da eben hinkommen und wieder wegkommen. Da hat der Polizeipräsident von Duisburg die Lafferet abgelehnt. Aus Sicherheitsgründen wegen dem Tunnel. So, jetzt kommt Paragraph 164, Gerichtsverfassungsgesetz vom Hitler, weisungsgebundene Staatsanwälte. Der holt auf einmal einen neuen Polizeipräsident, der genehmigt die Love Parade. Die Veranstalter organisieren das, die wollen ja alle verdienen und wichtig sein. Und es kommt zu 21 toten jungen Menschen. So, jetzt hat vor, das ist 3-4 Wochen, kommt im Fernsehen, der Sauerland um 240.000 Euro Steuergelder ein Gutachten bestellt, da wo er immer bestellt, dass er unschuldig ist. Das habe ich gehört. Das gibt es aus der ganzen Welt nicht. Es ist ja logisch, dass der schuldig ist und der Polizeipräsident entlässt, der gegen die Love Parade ist. Und dann, das ist ja offensichtlich. Also das ist das, was ich meine. Wenn da ganz klar bewiesen ist, wird das trotzdem ignoriert. Die tun so immer, als ob sie eine weiße Weste hätten. Und sind kohlschwarz. Das ist das Problem. So. Und diese Fälle gibt es so oft. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Bestimmt von Siemens. Was ja, war das? Was war Siemens das? Hat diese Korruptionsfälle und da ist ja nie ermittelt worden. Das ist ja alles im Sande verlaufen. Weil die Ermittler sind immer die gleichen, was bei Siemens rein und rausgehen und die kennen sich ja gut und die haben ja auch schon ihren Obolus in der Tasche gehabt. So. Das Problem war jetzt, dass die Merkel von der Schweiz diese Listen haben wollte für die Steuerflüchtigen in Deutschland. Und die Schweizer, und haben die Schweizer da mehr oder weniger als, sagen wir mal, so ein bisschen kriminalisiert, dass die Banken da mitmachen. Daraufhin waren die Schweizer und die Liechtensteiner so sauer und haben bestanden drauf, dass in Deutschland gegen Siemens ermittelt wird. Das ist Tatsache. Und deswegen haben die ein paar hundert Millionen Euro Strafe gekriegt, Siemens. Weil Liechtenstein und die Schweiz nicht locker lassen haben. Und die haben sich gesagt, die Schweizer, die sollen mal vor die eigene Tür kehren und dann sollen sie auf andere schauen. Vor der eigenen Tür kehren. Erst oder so. Jetzt, ich weiß nicht, ob Sie das mitkriegen. Wenn die Merkel zum Beispiel in China ist. In China. In China war sie und dann tut sie da Menschenrechte. Für ihre Menschenrechte ist die dann da. Ja, ja. Und macht sich da stark. Ja, von wegen. Aber wieso ist denn im eigenen Land, werden die Menschenrechte, wenn es ums Geld geht, mit Füßen gedreht? Haben Sie früher CDU gewählt? Nee. Würde ich nie in meinem Leben wählen, ist für mich ein schwarzer Sumpf. Ich würde das nie wählen, das ist das Allerletzte. Andere Parteien? Ich habe früher mal die Freiheitlichen gewählt. Mhm. Aber jetzt mit dem Westerwelle geht das ja nicht. Mhm. Ich bin ein viel konservativer Mensch, ja. Das heißt, auch wenn der Wobereit ein netter, sympathischer Mensch ist, aber schwul und an der Führung geht es für mich nicht. Mhm. Aber am schlimmsten ist Außenminister. Sie müssen immer das so vorstellen. Unser Bürgermeister in Bielefeld ist auch schwul. Ist auch schwul. Und ich bin von Bielefeld. Und ich bin von Bielefeld, genau. Da habe ich auch zu tun immer gehabt. Und der Bürgermeister von Hamburg, war das nicht auch so? Kenne ich auch. Ole von Beuys, war das nicht der? Ja, ganz ja genau, ja. Da gibt es auch pädophile Vorwürfe. Es ist nicht zu glauben. Sie müssen sich so vorstellen. Wenn jetzt ein Westerwelle in einen arabischen Staat kommt, egal wo er hinkommt, und der gibt dann ihren anderen Politiker die Hand. Was ist der? Der andere weiß ganz genau, dass der vielleicht vorher im Hotel sich noch in den Arsch ficken hat lassen. Deswegen geht das nicht. Es geht nicht, weil die Mehrheit ist doch normal. Aber es ist unglaublich, es ist halt heute so. Ich kann keinen Schwulen wählen, der an der Spitze ist. Für mich ist er Schwuler. Ich bin der Liberal. Unsympathisch. Das Gleiche bleiben. Aber ist ganz klar, eine Fehlnatur, eine Fehlsteuerung der Natur, da gibt es gar nichts zum Rütteln. Diese Leute sind fehlgeleitet, die Natur sieht die Fortpflanzung seiner Art vor, das ist in der Pflanzenwelt so, in der Tierwelt und natürlich auch beim Mensch. Da gehört Frau und Mann, die müssen sich lieben und dann wird die Spezies weiter fortgepflanzt. Und alles andere ist für mich schon mal eine Form von Abnorm. Aber wenn beide einverstanden sind, dann sollte ich das machen. Ich bin aber gegen öffentliche Zuschaustellung von diesen schwulen Paraden. Mhm. Ich schalte sofort weg, weil das ist für mich widerlich. Christopher Street Day. Ja, ich gucke halt sowas nicht, weil mich das anekelt. Sagen ja, so. Ich habe es auch nicht geguckt. Nee, das ist nicht mein Welt. Wenn Sie in Bielefeld sind, kennen Sie die Firma Baumgarte? Vielleicht, ich weiß nicht, wer das ist. Sie sind in Bielefeld, das ist eine Kesselbaufirma. Ein bisschen außerhalb von Bielefeld. Für die habe ich immer öfter gearbeitet. Mhm. Ja, zum Schluss in Ost vorne, das ist in Belgien dann. Wie alt ist denn das Kind jetzt? Die wird jetzt im Januar 7. 7? Das habe ich ja gestern zum Richter gesagt, ob ihm bewusst ist, dass ich meine Tochter an einem pädophilen sexuellen Straftäter abzugeben Wann habe. Sehen Sie das Kind denn wieder? Nächsten Samstag. Nächsten Samstag können Sie das Kind doch mal befragen, was denn alles passiert ist. Ich habe schon versucht, da hat sie zu mir gesagt, ich weiß nichts, ich weiß nur, dass der Christian heißt und mein Bruder ist. Das weiß ich nichts von ihm, hat sie ohne mich zu fragen gesagt. Hm. Sie hat gesagt, Papa, ich weiß nur, dass ich einen Bruder habe, der Christian heißt. Das weiß ich nichts von ihm. Das heißt, die Mutter hat sie so mit Gehirnwäsche manipuliert, dass sie nichts sagt. Ja, aber da kann man ja ein bisschen deutlicher fragen oder länger fragen. Ne? Was ich für einen Vorteil habe, der ist der, dass das Kind tatsächlich nicht wie es Jugendamt schafft, sondern viel mehr zu mir hinzieht, also komplett. Ich habe das ist jede Woche oder 14 Tage, wenn ich die sehe, ich versuche das Kind immer komplett aus diesen Erwachsenenproblemen rauszuhalten. Ich spiele mit ihr nur, ich lenke sie komplett ab, dass ich nicht auf solche Gedanken komme. Ich tue mit ihr halt, und haben Sie das kennen, Hello Kitty oder Hannah Montana oder wie die halt die heißen, die Kinderstars da. So spiele ich mit ihr halt alles, aber irgendwann komme ich zum Essen, das war jetzt letztes Mal, sitzen wir bei ihr, ich sitze im Schwimmbad und essen wir so ein Schnitzel. Und dann sagt sie, ja Papa, wieso bist denn du nicht mehr bei der Mama, da könnt ihr uns jeden Tag sehen. Da habe ich mir gedacht, das war ein Fehler von mir. Ich habe mir gedacht, das kann man so sagen. Da sage ich, aber Mausi, die Mama und ich, wir haben halt nicht so gut zusammengepasst. Ich habe mir gedacht, das kann man so sagen, wir haben nicht zusammengepasst, dann ist sie beruhigt. Da habe ich mich getäuscht, davon war ich ganz aufgeregt worden. Aber wie zwar, wir passen doch ganz gut zusammen. Hat sie ganz aufgeregt. Also, ihr sicher sind, du bist doch mein Kind, meine Tochter. wir passen immer zusammen, bestens. Und das ist das, wo das Kind von der Mutter psychisch, physisch und natürlich auch körperlich misshandelt wird. Weil meine Tochter mir erzählt, dass wenn die Mutter sie haut, vergisst sie, werden hauen, was sie da macht, dann hört sie wieder auf. Das ist der nächste Punkt. Die Frau wurde zweimal am Kopf ein Aneurysmen operiert und meine Tochter sagt, ihr vergisst immer alles. In München von dem begleiteten Umgang, der hat zu mir gesagt, die Frau leidet an Demenz, die kann gar kein Kind erziehen. Das habe ich am Jugendamt mitgeteilt. Dann hat das Jugendamt gesagt, es gibt kein Gutachten, dass die Frau an Demenz leidet. Da habe ich zu der Jugendamt gesagt, das habe ich auch nicht behauptet, dass es Gutachten gibt. Ich habe lediglich gesagt, dass ich in Erfahrung gebracht habe, dass sie nach der Operation von den Aneurysmen an Demenz leiden soll. Und meine Tochter erzählt mir auch immer, dass sie alles vergisst. Nur war ich da an der falschen Adresse. Mittlerweile weiß ich das. Ich habe länger nachgedacht, also war ich der Meinung, dass das Jugendamt seriös ist, dass die nur nicht über die nötige Kompetenz verfügen, dass die einfach ihr Glauben, weil die so lügt, und hat ihr während Lügen ist immer in Tränen ausgebrochen. Deswegen war ich immer ganz ruhig, habe alles für mich ergehen lassen, habe zu dem Jugendamt, schauen Sie, ich bin ja auf die Frau auch erst reingefallen, ich hatte auch eine Zeit lang gedauert, bis ich das wahre Gesicht kennengelernt habe und so weiter. Deswegen habe ich dem Jugendamt diese ganzen Fehler oder Inkompetenz immer verziehen und immer gedacht habe, naja, die wissen es halt nicht besser. Bis ich dann gemerkt habe, dass die kriminell sind. Krimineller, so kann ich ja nicht sein, die zeigen mich wegen sexuellen Missbrauch für ihre Tochter an und wo, das habe ich aber dann geschrieben in die Generalstaatsanwaltschaft, wo die genau wissen, dass diese Vorwürfe in der Realität nicht möglich sind. Wissen Sie, wenn Sie heute eine 13-Jährige vergewaltigen und Sie haben aber am Arm eine anderthalbjährige, dann geht es in das Schwimmbad gar nicht. Nicht mal, was Sie wollen. Was machen Sie mit dem anderthalbjährigen Kind in der Zwischenzeit? Können Sie nicht sagen, können Sie mal kurz auf meine Tochter aufpassen, ich gehe mal die andere vergewaltigen? Oder wann willst du sich das vorstellen? Oder dass die, habe ich eh gesagt, dass die Badegäste, die dann ihr dem Kind helfen, dass sie dann den Täter noch einen schönen Tag wünschen. So etwas gibt es ja gar nicht. Andere Frage, wie haben Sie denn diese Fotos auf dem Handy von dem Sohn bemerkt? Er hat mir ganz stolz gezeigt. Und der hat sich nur mir ein paar Mal im Weg gestellt während der zweier Ehe und hat gesagt, das wäre seine Mama, das wäre nicht meine. Und da habe ich zu ihm gesagt, Christian, das weiß ich doch, dass deine Mutter ist. Und die wird dich auch lieben so, und so weiter. Da habe ich aber nicht, da war ich nicht sicher, dass die mit ihm ins Bett geht. Das hat er später dann, wie ich sie ertappt habe, zweimal, einmal im Bett und einmal im Bad, dann ich war ja dem nicht, wenn man so will, nicht böse, weil ich gesehen habe, dass die mit 13 Jahren schon mit dem Penis von dem Jungen spielt, dass der dann eine Störung hat, ist eigentlich vorauszusehen, sagen wir so. Und deswegen wollte ich mit ihm, wenn man das so will, auf psychologischer Ebene, auf Vernunft, das regeln, damit er zur Einsicht kommt. Dann sage ich, Christian, jetzt wollen wir mal ganz ruhig reden. Ich sage dir vorher weg, ich gebe dir absolut keine Schuld. Ich möchte von dir nur wissen, nur sag mir mal, möchtest du eine Freundin haben, die 15 Jahre ist, aber er auch 15, die mit dem Vater nackt ins Bett steigt? Ja, Mann, ich habe mit meiner Mama keinen Geschlechtsverkehr. Also das war nicht die Frage, habe ich gesagt. Der Kopf weg. War nicht bereit, das Thema überhaupt mit mir zu diskutieren. Ich habe ihm gesagt, wie ich gemerkt habe, dass er sich auszieht und das Kind jagt, dann habe ich ihn energischer zurückgepfiffen. So, das geht nicht, wenn du jetzt deine Liebe willst, deine Lust, da gehst du zur Mama, aber lass die Sünde in Ruhe. Aber damals wusste ich nicht, dass er sich schon eine 9-Jährige vergangen hat in Laugen. Das habe ich erst jetzt in Erfahrung gebracht vor 2 Monaten. Man hat mich immer, wie soll man sagen, ja, dumm gehalten, unwissend. Ich habe nicht gewusst, was die da in München alles wissen. Ich wusste nur, dass die von mir Geld wollen, sonst nichts. So, laufend, immer Briefe und dann von Ämter, Integrationsamt für und Arbeitssuchende her, sehr super, wir haben ihre Frau. Ja, aber vielleicht können Sie ja dem Sohn nochmal solche Fotos, die er gemacht hat, abnehmen als Beweis. Geht das denn? Das geht nicht, das war auf sein Handy. Ja, vielleicht hat er aber jetzt... Nicht mehr. Mittlerweile ist er ja bekannt als sexueller Straftäter, ist ja bekannt, dass er pädophil ist und auf Kinder geht. Das war ja damals noch nicht so. Ja? Da habe ich das in den Raum gestellt und habe gesagt, dass er sich eben vorsichtig ausgedrückt. Ich habe das damals ja, ich wollte ja nie ihn auf keinen Fall falsch beschuldigen. Deswegen habe ich das, wenn man so will, als gemäßigt geschrieben, dass er eben das Kind an seine nackten Schenkel zieht, um fleischliche Lust zu spüren. Mehr habe ich, das habe ich ja erlebt, und das Kind schreiend bei mir Schutz sucht. Das ist ein Fakt. Und die Mutter gelangweilt zuguckt. Ich habe gar kein Problem damit gehabt. So, aber da wusste ich ja, damals war das, ist ja noch nicht, sagen wir mal, als pädophiler Straftäter in Erscheinung getreten. Das kam ja alles nachher. Aber weil ich das gesagt habe, dass er pädophil ist, oder ich habe nicht pädophil, ich sexuell gestört durch einen Inzest, ich konnte nur das sagen, was ich gesehen habe. Aufgrund dieser Aussage hat man im Gutachten mir bescheinigt, dass ich paranoid, schizophren und was weiß ich noch für alle möglichen Krankheiten angedichtet, auch selbstmordgefährdet bin und also Blödsinn halt. Wer hat das Gutachten geschrieben? Das Gutachten hat die GWG geschrieben. Diese große Gesellschaft. Die große Gesellschaft, die sind aber bekannt schon über die Grenzen hinaus, dass die Gefälligkeitsgutachten schreiben. Haben Sie nicht den letzten Artikel vom Mönlich gelesen über die GWG? Das hat er sehr gut geschrieben. Also genau das ist treffend. Die GWG ist eine Geldmaschine. Es werden hunderte, tausende Ehen geschieden, wo immer natürlich oft Kinder bleiben. Und das ist für die der Markt, wo die sich bereichern. Und die Rechnungen kriegen in der Regel die Väter, die sowieso schon massiv Probleme haben, weil sie ihrer Kinder beraubt worden sind. Und eine Trennung ist natürlich immer was Schmerzvolles mit Kindern für alle Betroffenen. Da kann man nichts wegtun, das ist ein Einschnitt im Leben. Und dann werden die dann noch zur Kasse gebeten, aber kräftig. So ein Gutachten kostet 8.000 bis 10.000 Euro, darf man nicht vergessen. So. Und das geht es nur darum, um das Geld da in die GWG-Kasse getrieben werden. Wenn der Richter sich privat trifft mit dieser GWG-Leute, ja, die zusammen Urlaub machen und das Ganze, das ist ja ganz logisch, dass die befangen sind. Ja. Und das habe ich auch zu der zweiten Gutachtenerstellerin gesagt. So, die hieß Münch, so die Frau Münch, sie sind gar nicht in der Lage, ein befangen freies Gutachten zu erstellen. Sie werden jetzt ein Gutachten zu erstellen haben, gemäß Ihres Auftraggebers. So, Sie wissen jetzt, dass das Jugendamt schon bei mir 3,5 Jahre Kindesraub betrieben hat, dass ich fälschlich beschuldigt worden bin, schon ein paar Jahre. So, Sie können nicht auf einmal schreiben, das stimmt nicht. Es ist logisch, dass Sie Ihrer Kollegin und den Armen, da habe ich ja ins Gesicht, nein, sowas machen wir nicht. Genau das hat sie gemacht. Ja. Also, die habe ich dann, muss man vorstellen, ich kann es ja beweisen, darf man nicht vergessen. Ich habe ihr das Gutachten unter die Nase gehalten, wo draufsteht, dass ein Komplott zwischen Mutter und Tochter gegen mich bezüglich der Falschanschuldigungen nicht von der Hand zu weisen ist. Ja? Und dass das Kind gelogen hat. Und dieses Gutachten wurde im gleichen Haus erstellt, wie da, wo ich war. Was meinen Sie, was die gute Frau in dem Gutachten schreibt über meine Erziehungsfähigkeit? Da schreibt sie, ob ich ihre Tochter vergewaltigt habe oder nicht, das Ergebnis liegt mir noch nicht vor. Ja? Das heißt, wider besseren Wissens belastet die mich noch mit dieser Sache, dass ich ein Kindervergewaltiger bin, obwohl die weiß, dass ein Jahr vorher im gleichen Haus das Gegenteil festgestellt worden ist. Und deswegen, ich habe gegen die keine Chance. Die halten zusammen. Das ist eine verlogene Brut, das schlimmer nicht geht. Sie können die Beweise hinlegen. Ich habe einen Richter ein Schreiben von der Familienkasse Ansbach vorgelegt. Da hat die Frau angegeben, sie ist am 1. Oktober 2006 aus meiner Wohnung ausgezogen. Und sie betreut die 3 Kinder alleinig. Ja? Am Gericht hat sie angegeben, sie ist am 23. März 2007 aus der gemeinsamen Wohnung ausgetreten. Da habe ich diese 2 Sachen dem Richter hingelegt. So, ich darf die da bei Gericht mal Ausdrucksdatum angeben, wie sie gerade lustig ist. Bei der Familienkasse, da gibt sie es mal ein halbes Jahr früher an, damit sie noch einmal Kindergeld kriegt. Sowas ist in meinen Augen versuchter Betrug. Jugendamt das Gleiche, da hat sie angegeben, sie erinnert an den 8.4.2007, da habe ich meine Tochter entführen wollen und ich habe erst loslassen, wie sie die Polizei gerufen hat. Ja? Da habe ich gesagt, schauen Sie, das ist komplett aus den Haaren beigezogen. Wenn ein Polizeieinsatz mit Kindesentführung stattfindet, dann wird gegen den Kindesentführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Oder ist es dann nicht so? Da gucken die alle. Also zumindest gibt es ein polizeiliches Protokoll, wo der Einsatz stattgefunden hat. So, jetzt, Sie wollen mir das weismachen, dass der Polizeieinsatz bei der Kindesentführung, dass die Polizisten da sagen in München, na gut, um Herrn Super, da machen wir das nicht. Machen wir kein Protokoll, gegen den machen wir nichts. Das ist ja ganz logisch, frei erfunden von der Frau. Nur, da stoßen sie auf taube Ohren. Das interessiert die nicht. Die hat das gesagt, dann ist es so. Die sagt, ich bin ein Kinderentführer, bin ich ein Kindesentführer. Obwohl ich nachweisen kann, dass es gelogen ist, ja? Also interessiert die nicht. Die sagt, ich habe ihre Tochter 3 Jahre sexuell missbraucht, dann ist es so. Dann kriege ich ein Gutachten, dass es nicht so ist, dass es gelogen ist, dann lege ich dir das Gutachten hin, dann schreibt ihr 1 Jahr später, das Ergebnis liegt noch nicht vor, möglicherweise bin ich doch ein sexueller Kinderschänder. Und das ist dann ein Gutachten, was einen Haufen Geld kostet. So, und dann geht es noch weiter, das sind so Dummheiten in den Gutachten. Die kann doch hinschmieren, was die will, die kriegt ihr Geld und ich bin machtlos. Kennen Sie den Verein gegen Rechtsbeugung e.V. in Frankfurt? Mhm. Da bin ich beigetreten vor 1,5 Jahren. Rechtsmissbrauch, meinen Sie? Verein gegen Rechtsbeugung e.V. Gegen Rechtsbeugung oder Rechtsmissbrauch? Oder Rechtsmissbrauch, ich habe zufällig... Trieflinger? Einen neuen Brief von denen. Gegen Rechtsmissbrauch e.V., genau. Ja. Röderbergweg 34, Frankfurt am Main. So, ich bin dem Verein beigetreten, weil ich festgestellt habe, dass Anwälte eben schwierig ist, einen Anwalt zu finden, der bestehendes Recht bei Gericht durchbringt. Ja. So, habe ich bei Anwälte gehabt, die beim Tag der Verhandlung waren, die massiv gegen mich, sonst hätte ich ja gar nichts verloren. Die Beweise haben die weggelassen, nicht vorgetragen und so weiter. Nachweislich, da haben wir das vergessen. Aber Geld kassiert der Haufen. Eine gab 6.000 Euro zur Begrüßung. Hat der Verein Ihnen geholfen? Dann habe ich den Verein, wie der erste Beitrags-, also Mitgliedsbeitrag eingegangen ist, hatte ich mit dem Chef von dem Verein telefoniert, ja? Also passen Sie auf. Dann sagt er zu mir, so, die Beitragszahlung ist eingegangen, was kann ich für Sie tun? Herr Super, sagt er zu mir. Dann sage ich, ach, nichts Besonderes. Da ich in meinem Leben vorher nie mit Gerichte, Polizei und andere zu tun hatte, fällt es mir schwer, jetzt irgendwie einen Anwalt zu finden, der bestehendes Recht bei Gericht umsetzt. Dann sagt der gute Mann zu mir, oh, das ist schwierig, fast unmöglich. Wieso, es gibt doch keinen Anwalt? Dann sagt er zu mir, wenn es die gäbe, dann gäbe es uns nicht. Ja, dann hat er recht. Es wird ein Verein gegen Rechtsmissbrauch e.V. ist nicht nötig, wenn es seriöse Anwälte gibt. Das ist logisch. So, jetzt habe ich zum Beispiel, nur Beispiel. Ich habe bei der Verhandlung, die Scheidung, habe ich eine Annullierung der Ehe beantragt. Ja? In schriftlicher Form mit einem Anwalt. Ja? Der Richter ist, so, das weiß ich heute, das wusste ich damals nicht, gesetzlich verpflichtet, diesen schriftlichen Antrag bei der Verhandlung mündlich zu verhandeln. Ja? Und das steht dann natürlich dann, das Ergebnis der mündlichen Verhandlung wird dann auch im Prozessprotokoll schriftlich festgehalten. Jetzt hat der Anwalt zu mir gesagt, vor der Verhandlung muss ich ihm die Hand geben, dass ich darf nichts reden, er macht alles. Nur dann haben wir Erfolg. Hand drauf, damit die Hand gibt, dass ich nichts sage, er spricht. So, und das war mein Untergang. Welcher Anwalt war das? Der hieß Lang, Christoph Lang von München, Fachanwalt für Familienangelegenheiten. Aber jetzt kommt er noch dicker, passen Sie auf. Das ist ein ganz teurer Anwalt, ja? Fachanwalt für Familienangelegenheit oder Familienrecht und der nimmt vor 6.000 Euro bar in die oder Überweisung, macht er mal gar nichts. Aber ist egal, damals ist mir ja noch gut gegangen, da konnte ich mir das leisten. Da kam die Verhandlung, dann hat der den Antrag auf Annullierung wegen Arglist, wenn man so will, zurückgezogen und hat eine Scheidung machen lassen. Ohne mein Einverständnis, ohne mein Wissen, dann wurde ich vom Richter und von ihm, das wurde vorher ausgemacht, über den Tisch gezogen. Da hat der Richter zu mir gesagt, die Ehe ist doch gescheitert. So, ja, sicher ist sie gescheitert. Alles klar, geschieden seitdem, Ende. Und ich war geschieden. Obwohl, und die ganzen Beweise der arglistigen Täuschung wurden nicht vorgetragen, die war es weg. Und mein schriftlicher Antrag mit einem anderen Anwalt, dem ersten Anwalt, auf Annullierung der Ehe, der wurde nicht einmal mündlich verhandelt. Da habe ich den anderen Anwalt gefragt, so wie ist sowas möglich? Den jetzigen. Da sagte er, ja, mit der ihr Geld gehabt hat, wollte er halt nichts mehr machen. Da sage ich, und mir wird dann Rente abgezogen, da kriegt die einen Titel, dass die 900, knapp 1000 Euro im Monat von mir kriegt. Ich sehe das als Inzestgeld, was ich zu zahlen habe. Die haben das natürlich als Ehegattenunterhalt tituliert. Also dann meinen Sie, dass ich den Inzest weiterfinanziere in München, weil ich da immer Tisch gezogen wäre. Das sind noch mehr so Sachen. Jetzt warten Sie auf, es geht jetzt ja weiter. Ich habe den Anwalt ein bisschen fallen lassen. Ich habe mit dem hochbezahlten Anwalt alles verloren, was zu verlieren gibt. Ja? Dann habe ich selber, ich als gelernter Automechaniker, habe Einspruch erhoben. Weil ich habe vom Gericht das Schreiben gekriegt, dass ich mich zu den Vorfällen ohne Anwalt äußern darf, ja? Und denke mir, ach, das ist gut. Ich muss keinen Anwalt haben. Dem dann sehe ich wieder Chance. Und mit Anwalt habe ich gesehen, habe ich keine Chance. Da habe ich das ohne Anwalt gemacht. Da habe ich ein Schreiben gekriegt vom OLG, aber nicht Rechtsbeugung im Amt im Vorsatz, was tatsächlich erwiesen wurde, sondern die haben geschrieben, es wurden gravierende Verfahrensfehler gemacht und haben diese Beschlüsse und die Urteile von dem Richter wieder aufgehoben. Und dann ist das Ganze von vorne wieder losgegangen. So, und jetzt hat er es dann doch durchgekriegt, indem er ein Gutachten erstellen lassen hat, dass ich nicht erziehungsfähig bin. Ja, aber müssen Sie aufpassen. Ich habe aber über einen Anwalt die GWG abgelehnt und habe ein seriöses Gutachten vorgeschlagen, das nicht im Verdacht der Kumpanei im Amtsgericht steht seit Jahren und das eben nicht befangen ist. Dieser Vorschlag von mir, diese Bitte ist abgelehnt worden. Es ist wieder die gleiche GWG, die das immer macht, ist da beauftragt worden und wird natürlich Gutachten wissentlich falsch, natürlich mit falsch, falsch wieder da abgegeben. Und da habe ich meinen Anwalt noch eine Woche vorher die ganzen Punkte aufgeschrieben, dass das Gutachten nicht verwertbar ist, weil es nur von Unwahrheiten und von Inkompetenz nur so glänzt. Und der hat es aber zu mir gesagt, da hatte ich jetzt zu kurz in der Woche, kann nichts machen, bla bla bla, und hat dann bei der Verhandlung zugestimmt, dass ich nicht das alleinige Sorgerecht kriege. Also das haben die vorher schon ausgemacht. Mittlerweile weiß ich das alles. Und deswegen muss ich mein Kind, also habe ich dann mein Kind, wenn man so will, zieht es die Mutter groß mit ihrem sexuell gestörten Sohn. Der schläft auf dem Sofa und hat jetzt wohl 200 Meter neben der Wohnung nochmal eine Wohnung gemietet, zur Alibi-Wohnung, dass er sagen kann, er wohnt nicht zu Hause. So, das erzählt mir mein Kind. Und das habe ich gestern den Richter vor, so ähnlich in der Form gesagt, dass ich mein Kind so an einen pädophilen Straftäter eben abgebe. Und da war er selber geschockt, weil er weiß offensichtlich nicht, was das Jugendamt ihn vorschlägt und berät. Und mein Problem ist, das Jugendamt, die sind nicht in der Lage, die Wahrheit zu schreiben. Wenn sie denen die Wahrheit hinlegen, ein Schriftstück, wo ganz klar das steht, das nehmen die nicht an. Nein, sie sind ein Mann, sie sind generell müssen sie böse sein, weil sie männlichen Geschlecht sind. Ende. Frau hat immer recht, die kann lügen, Falschanschuldigungen machen, Inzest machen, ihren Sohn auf Kinder loslassen, die sind immer erziehungsfähig und gut. Und sie haben gar nichts sich zu Schulden kommen lassen, sein Leben nicht, gar nichts, noch nie, und sie sind nicht erziehungsfähig. Nur weil, und ich bin der Schuldige, weil ich sie beim Inzest ertappt habe. Und sie ist unschuldig, weil sie liebt den Sohn halt so sehr, da kann man nichts machen. So, ich habe gesagt, mir ist doch egal, was die Frau jetzt macht. So, ich will nur mein Kind nicht, dass sie in dem Inzestumfeld aufwächst und vergewaltigt wird. So, können Sie das nicht nachvollziehen? Da hat der Richter gesagt, ja, kann er gut nachvollziehen. Also müsste die Polizei zuständig und die Staatsanwaltschaft. Nur, eine Staatsanwaltschaft gibt es in Bayern nicht. Das ist das Problem. Es gibt zwar Leute, die sagen, sie sind Staatsanwälte, aber die sind weisungsgebunden. Was soll ich mit denen? Wissen Sie, mir ist schon klar, dass da wieder so ein Politkrimineller von München sagt, nö, stell mal ein, das machen Sie nicht, stellen Sie ein Verfahren gegen die Jugendbeamte ein, schreiben Sie halt keine Beweise, mangelnde Beweise, Ende. Und ich bin schon wieder fertig gefahren. Eine Möglichkeit wäre, aber da bin ich zu wenig Jurist, das, was der Fasel geschrieben hat, dass man die ganzen Rechtsbeugungen und Gesetzesüberschreitungen strafrechtlich festhält und diese ganzen Strafanzeigen per offenen Brief an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiterleitet. Nur, Sie wissen ja, da kommen so viele Briefe und so viele Sachen, da sind Sie wieder einer von vielen. Das Gleiche ist, wenn Sie jetzt eine Petition schreiben. Ich habe die Petition geschrieben, so mir Mühe gegeben und so mit Gehirnschmalz, wenn man so will, obwohl das nicht mein Metier ist, aber trotzdem habe ich mich so reingearbeitet und habe genau das auf den Punkt gebracht, was ich beanstande, eben die Kumpanei, eben die Befangenheit und dass es nicht sein kann, dass immer dieselben den Auftrag kriegen, die dann zusammen noch Urlaub machen, dass es ja ganz klar ist, dass die Gutachten gemäß ihres Auftraggebers machen, dass da von einem seriösen Gutachten überhaupt keine Rede sein kann. Was schreibt mir der Bayerische Landtag? Eine riesige Akte schicken die mir noch ein halben Jahr mit keine Ahnung, 30 Seiten oder was und schreiben alle nur das Gleiche, aber beantworten meine Frage nicht. Die schreiben, sehr geehrter, super, generell ist das Gutachtenwesen eine anerkannte Methode und ist nicht die Frage zu stellen. So, dann sage ich, ja, wenn das so ist, ich habe diese Frage nie gestellt, ich habe nie generell das Gutachtenwesen in Frage gestellt. Ich habe lediglich gesagt, dass die GWG, die immer die gleiche, die fast alle Aufträge kriegt, dass die wegen Befangenheit nicht mehr akzeptabel sind in dem Land, weil es da zu viele Geschädigte gibt, zu viele Petitionen und die alle Petitanten, die können sich nicht täuschen. Und da dürfen Sie nicht vergessen, viele, die wissen gar nicht, was eine Petition ist, und viele Männer, Betrogene, die werden erst einmal Alkoholiker und dann werden die, fallen die irgendwie, gehen die psychiatrische Behandlung, werden dann mit Antidepressiva irgendwie eingestellt und irgendwann funktionieren sie wieder und arbeiten und zahlen den ganzen Dreck. Dann ist wieder das, was die wollen. Und wissen Sie, wenn Sie gegen die Staatsmacht, wenn Sie nichts mehr gegen sie haben und sie nicht locker lassen, dann sagen Sie einfach, ja, dieser Verrückter. Dann werden Sie ruckzuck, werden Sie auf einmal irgendwo eingewiesen. Ja, Sie würden über den Norm hinaus würden Sie sich Sorgen um Ihr Kind machen. Wenn Sie das nicht machen, dann wird es vergewaltigt oder wird umgebracht. Und dann sagen Sie, ja, wenn Sie das gewusst haben, wieso haben Sie nicht kämpft für Ihr Kind? Kämpfen Sie für Ihr Kind, sagen die, ja, Sie engagieren sich ja über die Norm. Sie haben ja einen Dachschaden. Sie können ja in die Psychiatrie. Und dann machen die da drin schon verrückt. Deswegen, sie kommen denen nicht aus. Zum Beispiel jetzt bei den Müttern. Wenn es um die Sorgerechtsfrage geht, sagen Sie jetzt beim Jugendamt, der hat sich ja immer gut, die Mutter. Dann sagt das Jugendamt, ja gut, dann kann die gute Mutter ja ihr Kind erziehen, sehr gute Mutter, also haben Sie kein Recht. Sagen Sie aber, das ist eine schlechte Mutter, dann sagt das Jugendamt, ja Sie sind ja ein ganz schlimmer, was haben Sie für eine Meinung von der Mutter Ihres Kindes? Das können Sie aufs Kind übertragen. Und Sie haben gar keinen Umgang mit Ihrem Kind haben, wenn Sie diese Meinung von der Mutter haben. Also, Sie können sich da immer rausreden, wie Sie wollen. Sie haben da keine Chance. Wenn Sie sagen, es ist eine gute Mutter, hat sie Sorgerecht, weil sie eine gute Mutter ist. Wenn Sie sagen, sie ist eine schlechte Frau, dann sagen Sie immer negativ Einstellung gegenüber der Mutter und Sie sind der Böse. Also, Sie sind da machtlos. Weil das ist so. Und Sie müssen dann das hinnehmen, dass Ihr Kind vergewaltigt und getötet wird. Und dann müssen Sie damit leben. Aber eine reelle Chance, Ihr Kind vor sexuellen Übergriffen zu schützen, kein Kind auch, haben Sie in Deutschland nicht. Kennen Sie andere geschädigte Fälle? Ja, ich habe damals, wie ich die Petition eingereicht habe ich ja noch zwei Seiten mit anderen Petitanten gekriegt, die alle betroffen sind, die sich alle in die GWG aufregen. Es hat ja zu mir diese Frau Münch gesagt, ja, die Bekloppten, die demonstrieren bei uns schon vorm Haus, aber wir mir schreiben keine Gefälligkeitsgutachten. Dann sage ich, ja, wieso demonstrieren die dann? Demonstrieren tut man eigentlich, wenn man mit dem Zustand nicht zufrieden ist, der Ist-Zustand. Sehen Sie so, wenn das seriöses Gutachten ist, ein Gutachtersteller sind, dann gäbe es ja nicht diese ganze Petitanten. Wenn es da nicht um so viel Geld gehen würde, ja, dann würde ich mir auch sagen, da ist kein Motiv da. Aber da werden Millionen oder Milliarden verdient. Das muss mal einer hochrechnen. Überlegen Sie mal, wie viele Scheidungen da sind im Jahr mit Kindern. Wie viele Gutachten da erstellt werden. Bei mir waren jetzt, keine Ahnung, müsste ich nachzählen, ich habe jetzt drei oder vier Gutachten bei mir zu Hause. Da gibt es noch ein paar. Wenn ein Gutachten nur 10.000 Euro kostet, kostet meine, was ich da schon habe, zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Und das ist nur beschriebenes Papier, wo lauter Schwachsinn draufsteht, was mit der Realität nichts zu tun hat. Ich kann das mit ruhigem Gewissen so sagen, weil ich habe mein Gutachten, das erste, in dem attestiert wurde, dass ich diese Krankheiten habe, mit dem bin ich zu meiner Hausärztin gegangen. Ja? Habe ich das hingelegt, so wie schauen Sie, Frau, also meine Hausärztin Mühlbach heißt die, Frau Mühlbach, ich habe diese Krankheiten, wird mir in München attestiert. Ja, wie kommt es? Und so, ja, die haben mir Kindesraub, meine Tochter ist lange gesehen, die Mutter ist Petrophil, also der Sohn ist Petrophil, die Mutter ist nicht erziehungsfähig und ich mache mir halt Sorgen und deswegen haben die das so geschrieben. Dann hat die das gelesen, hat die gesagt, ja, Herr Sober, das ist gar nichts, was da steht, das ist immer in der Kannbestimmung, das machen die immer so, um die Väter klein zu kriegen. Aha. Dann habe ich aber gedacht, damit ich aus dem Schneider bin, habe ich mich von ihr überweisen lassen an eine Psychologin, ja, die, sagen wir mal, psychisch kranken Leuten hilft. Dann habe ich einen Termin wahrgenommen, bin da hingefahren und nach einer halben Stunde hat die Frau, diese Diplompsychologin, zu mir gesagt, also ich soll nicht böse sein, ich stehle Ihre Zeit, ich brauche keinen Psychologe, ich brauche einen Anwalt, der meine Interessen vertritt. So, solche Fälle kennen Sie zu Genüge, es ist halt so, Sie haben, ja, Ende. Dann habe ich es gehabt. Das heißt, alle, weil ich das hinlege, haben meine Meinung, alle. Nur die, die das eigentlich wissen müssen, dass Fachleute sind, die sehen das anders. So, deswegen ist ja für mich nicht die Frage, ob die kriminell sind, ob die alles verbiegen. Das ist für mich ganz klar, ja, das gibt es gar nichts zu überlegen. Man macht sich ja, wenn Sie jetzt ein Gutachten lesen, dann lesen Sie über persönliche Verhaltensmuster, was Sie angeblich haben und was Sie für Störungen haben, von denen Sie vorher noch nie was gewusst haben. Was, bin ich jetzt so alt geworden und war so krank die ganzen Jahre? Da wusste ich halt. Das hat in meinem sozialen Umfeld auch keiner festgestellt. Ich dachte immer, ich bin normal. Auf einmal wird mir von der GWG bescheinigt, dass ich eigentlich ein schwer kranker Mensch bin. So, und da geht es halt darum, Kohle zu machen. Und die haben wieder so ein Muster, wo die quasi nur den Namen, wenn man so will, ändern. Und da bilden die Schriftsätze. Und dafür kriegen die dann Schweinegeld. So, und so möchte ich mein Geld auch verdienen. Also, wenn ich einmal in meinem Leben an Selbstmord gedacht hätte, aber ich hänge so an mein Leben, ich schaue, dass ich gesund lebe. Und die schreibt mir genau das Gegenteil. So. Und da habe ich dieses Gutachten, ich habe vorher gesagt, dass ich auf Baustellen war, als Bauleiter, da habe ich meine Kollegen, sind größtenteils Diplom-Ingenieure. Das heißt so Verfahrenstechnik und so weiter. Die mich allerdings schon 20 Jahre kennen. Da habe ich das Gutachten so einem Ingenieur vorgelegt, sage ich, hier, Rudi, lies mal, was ich für ein Mensch bin. Das wurde von mir begutachtet. Der hat das gelesen, das saß der im Büro am Schreibtisch und hat sich immer auf den Oberschenkel geklatscht. Haha, das bist du, das gibt es nicht, das gibt es nicht. So, der hat sich kaputt gelacht. Ja. Der kennt mich hin und auswendig in 20 Jahre. Und da wurde genau das Gegenteil bescheinigt. Also, genau wie ich nicht bin. Ja? Genau. So, und da lacht er und sagt er, Jung, du bist ganz schön über den Tisch gezogen. So, ich, das weiß ich, Rudi. So, was machen wir dagegen? So, ist alles offensichtlich. Also, es hat jetzt, wie soll man sagen, wir leben hier, ja, wenn Sie das gelesen haben, von mir, ich habe einen Brief vor ein paar Monaten an den, wie heißt es wieder, Väteraufbruch oder irgendein Verein für betrogene Väter, der entsorgte Vater oder Ehemann und so weiter. Das kennen Sie bestimmt, das ist also ein eingetragener Verein für Väternotruf, glaube ich, heißt das. Ja, sicher. Und dann? Da habe ich einen Brief reingesetzt, dass ich, der zu veröffentlichen wäre, falls die irgendwie in der Medienlandschaft so ein Thema gerne benötigen, würde ich mir gerne zur Verfügung stellen und würde diese Behauptungen, die fast unglaublich erscheinen, kann ich aber fast alle belegen. Also bei mir muss man nicht sagen, ja, das sagt er das so, nein, ich kann das fast alles belegen, ich habe das alles schwarz auf weiß, Widersprüche ohne Ende. Also ich kann das definitiv belegen. Das einzige Problem ist, wenn die wissen, dass ich so viele Beweise habe, kann sein, dass die irgendwann schicken, der mich wegrichtet, weil es geht um Milliarden. Also, was wir das gehört haben, der Professor im Fernsehen, der gesagt hat, die sizilianische Mafia wäre gut beraten, in Deutschland Seminare zu besuchen. Das sagt ja alles. Das können Sie aber auf YouTube noch nachgucken. Wer hat das gesagt? Ein Professor, ein Doktorprofessor in einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Da ging es auch um einen kriminellen Justizsumpf in Deutschland. Und der hat dann in aller Ruhe, ich weiß nicht, war das bei der Christiansen noch oder bei der Will, das weiß ich jetzt nicht genau. Also Sie müssen immer so sehen, diese Sendungen, die sind eigentlich nur dafür gemacht, um Zuseher zu unterhalten. Ja? Und da wird ja vorher festgelegt, inwieweit die Debatte gehen soll. Ja, da müssen Sie immer aufpassen, was Sie im Fernsehen sagen oder was Sie von sich geben. Ja? Ich will ja zum Richter nie sagen, ich bin da in einen kriminellen Justizsumpf geraten. Ich würde immer sagen, ich habe den Verdacht, dass ich da in einen kriminellen Justizsumpf geraten bin. Oder offensichtlich habe ich es mit Kriminellen zu tun. Weil da können Sie mir rechtlich nichts anhaben. Das ist diese Beamtensprache. Da muss man schnell lernen. Da muss man ganz vorsichtig sein. So. Und das lernt man ja von denen. Die schreiben ja auch so. Die schreiben im Gutachten immer so diese Wörter. Das heißt, die legen sich auf nichts fest. So, das Gutachten kostet das Schweinegeld. Ich sage Inzest und Kindersex. Und die schreiben, konnte nicht erhärtet werden. Ja, was ist das? Konnte nicht erhärtet werden. Das ist gar nichts, ist das. Das ist nicht ja und nicht nein, das ist nichts. Das ist nur, hier konnte nicht erhärtet werden, hier zahlen wir meine 8 oder 10.000 Euro. Das ist Dummheit, ist sowas. Haben Sie Lautsprecher am Computer? Ja, aber mein Computer ist momentan nicht da, den habe ich beim Doktor. Den kriege ich morgen erst wieder. Mhm. Weil ich hatte da diesen komischen Virus da von der GEMA, GEMA-Trojaner drauf. Da haben wir den löschen lassen mit einem Kumpel und der hat mir den Internetzugang auch mitgelöscht. Nicht mitgelöscht, aber irgendwie beschädigt. Kriege ich das nicht hin. Habe das jetzt hier zur Firma gebracht, die haben mir den richtigen, den kriege ich erst morgen. Aber ich habe schon so viele Sachen gelesen. Haben Sie vom Schwarzwald diese Buchautorin kennen? Der entsorgte Vater oder Ehemann. Das heißt, die emanzipierten Frauen, die haben ja viele übers Ziel hinausgeschossen. Ja? Also, eine Frau soll ja die gleichen Rechte wie ein Mann haben. Ist er auch ein Mensch, gleich wie ein Mann. Und wenn man Gleichberechtigung sagt, dann muss es auch gleichberechtigt sein. Da kann es nicht sein, dass eine Frau Kinder als Leibeigene haben darf, weil sie die auf die Welt gebracht hat. Und ein Mann hat nur die Pflicht, das Ganze zu finanzieren und hat kein Recht, seine Kinder zu lieben und wie in meinem Fall, vor sexuellen Übergriffen zu schützen. So, und das ist natürlich ein Problem. Und ich weiß nicht, wo ich die Seite gelesen habe, in Bayern kriegen angeblich 94% der Frauen das alleinige Sorgerecht und nur 6% der Männer. In Nordrhein-Westfalen ist es, dass nur 56% der Frauen das Sorgerecht haben und immerhin etwas über 40% der Männer. Das heißt, in Bayern gibt es nur böse Männer und gute Frauen. Ja, ist ja nicht anders, ist es ja nicht zu erklären. Hat man schon mal versucht, diesen Fall, den Sie dort haben, zu veröffentlichen? Gibt es ja, da jemand? Ja, einmal mit der Bild-Zeitung. Und die Bild-Zeitung zu mir gesagt hat, sie drucken alles. Dann habe ich die angeschrieben als Themenvorschlag. Und dann hat man mich zurückgerufen und gesagt, ja, bei mir ist es derart kompliziert, da müssten Sie zwei Anwälte beschäftigen, um das Ganze zu klären, und es wäre zu teuer. Und dann habe ich den Fall versucht, ich glaube, das war Sat.1 oder RTL. Ja. Da habe ich auch angeschrieben, aber damals wusste ich nicht so viel wie heute. Ja. Da habe ich das Ganze in der geschwächten Variante, wenn man so will, geschrieben, weil ich noch nicht gewusst habe, dass der Junge pädophil ist. Ich habe nur gewusst, dass er sich an einer Zweijährigen vergehen will, aber das konnte ich auch nicht beweisen. Deswegen war ich da mit der Wortwahl vorsichtig. Was hat Sat.1 daraufhin gemacht? Die haben mir dann zurückgeschrieben, eine Mail nach 2-3 Monaten und haben mir geschrieben, dass ich das alles glaube, weil ich das belegt habe. Aber es gibt viel härtere Fälle, wo es um die Tötung der Kinder geht. Also viel härtere Fälle. Und die Eltern sind derart verzweifelt, dass die Fernsehsender die einzige Rettung noch ist, die einzige Hilfe, was sie überhaupt haben. So, und dann habe ich es gehabt. Gut. Aber damals, wie ich das geschrieben habe... Also mit anderen Worten, Ihr Fall war nicht hart genug. Richtig. Fürs Fernsehen. Ganz genau. Und die anderen wären enttäuscht, weil sie härtere Fälle haben. Die werden dann gefragt, weil die härtere Fälle haben, wobei es dann den Reportern und den Mitarbeitern auch schon, wie soll man sagen, nicht mehr um die Einschaltquote geht, auch schon um definitive Hilfe, der verzweifelten Betroffenen. Sie müssen so sehen, ich kann nachweisen, x-fach, dass in meinem Fall Artikel 6 Grundgesetz absolut keine Anwendung findet. Das geschütztes Umgangsrecht interessiert die gar nicht. 0,0. Menschenrechte haben die noch nie gehört, dass ein Kind ein Recht auf beide Elternteile hat. Das ist fürs Jugendamt, für den Richter komplett Fremdwörter. So, jetzt habe ich Ihnen früher gesagt, ich habe Ihren Sohn erst als pädophilen Straftäter oder überhaupt als sexuell gestörten bezeichnet, nachdem ich ganz sicher war, dass er diese Eigenschaft hat. So. Das Jugendamt allerdings, das hat mich, obwohl die wissen, dass alles gelogen ist, trotzdem haben die mich fälschlich beschuldigt, dass ich ihre Tochter sexuell missbraucht haben soll, obwohl die genau gewusst haben, dass es in der Realität gar nicht möglich ist. Das heißt, ich bin ganz seriös, gibt nur das weiter, wo ich sicher weiß und 100% davon überzeugt bin, dass es der Wahrheit entspricht. Und die Gegenseite, die machen wissentlich genau das Gegenteil. Das habe ich jetzt zu meiner Lebenspartnerin auch gesagt. Sage ich, Lydia, die kriminelle Energie vom Jugendamt, die habe ich nicht in mir. Sonst hätte ich habe ja damals gesagt, 2007 schon, ich hätte ihren Sohn nie mit solchen Sachen belastet, wenn ich nicht ganz sicher bin. Aber das Jugendamt belastet mich, obwohl sie sicher sind, dass es nicht stimmt. Das muss man sich so reintun. Jetzt sehen Sie jetzt den Artikel 6 Grundgesetz, überlegen Sie mal, Gleichheitsparagraf, heißt Religion, Geschlecht, Nationalität. Ja? Ich habe die Frau angezeigt wegen arglistiger Täuschung, wegen Erschleichung von Aufenthalt in einem Frauenhaus und so weiter. Da habe ich Beweise, dass sie, wie früher gesagt, am 1.6. hat sie angegeben, Familienkasse und so weiter, versuchter Betrug und so weiter. Ja? Also ich habe Beweise über meine Strafanzeige, die ich gestellt habe. Das Verfahren wurde wegen Nichtinteresse Öffentlichkeit eingestellt. Ja? Also ich habe jetzt mit Beweise habe ich Strafanzeige gestellt, die nicht weiter verfolgt wurde. Meine Ex-Frau und das Jugendamt haben eine Falschanschuldigung getätigt und angezeigt. Dieses wurde allerdings ermittelt gegen mich. Und aufgrund dieser Ermittlung habe ich dann 1,5 Jahre mein Kind nicht gesehen, nichts gehört und nichts. Und musste so weiterleben mit der Sorge, wie es dem Kind geht und dass die mir komplett entfremdet. Und das ist für mich dann definitiv kriminell. Ja, und so weiter. Können Sie sich daran erinnern, dass wir im letzten Telefonat von einem Telefoninterview gesprochen haben? Ja. Aber möchte ich das Ganze? Nein. Ich habe es ja jetzt aufgenommen. Wenn Sie erlauben, veröffentliche ich es so, wie Sie es jetzt gesagt haben. Können Sie machen, ja. Und ich kann Ihnen auch ähnliche Fälle benennen. Ja. Ein anderer Fall, da war es umgekehrt. Da wohnen nämlich jetzt die Kinder bei dem Vater. Der Vater ist Staatsanwalt. Und da geht es nämlich fast um das Gleiche. Ja gut, mir geht es in erster Linie nur, das habe ich aber auch bei der Gutachtenerstellerin gesagt, ob ein zu Recht besorgter Vater seine Tochter, minderjährige Tochter, also nicht einmal schulpflichtig, vor Inzest und sexueller Nötigung beschützen kann, in einer demokratischen Rechtsstaat wie Deutschland. Es gibt aber andere Fälle mit diesen Zusammenhängen auch. Ich kenne bis jetzt, ich weiß nicht, 3 oder 4 Fälle, Jugendamt und Kindesmissbrauch, wo Jugendämter und Richter genau umgekehrt handeln, als sie es eigentlich müssten. Und in all diesen Fällen lebt dann im Ergebnis das Kind bei dem, das Opfer bei dem Täter. Beim Täter, ja. Da gibt es mehrere Fälle. Ist bei mir, es ist so. Sie macht ihren Sohn durch ihren Inzest pädophil und da hat sie den Aufenthaltsbestimmungsrecht. Ich sage die Wahrheit und will das verhindern. Und wird er dann noch verklagt, den muss man sich mal reintun. Aber das hat mit demokratischem Recht nichts mehr zu tun. Ja, man muss sich ja auch überlegen, wenn das gang und gäbe ist, ja, dass die Jugendämter das bewusst machen, weil sie irgendwie und irgendwo vielleicht sogar da gewisse Beziehungen oder Umsätze mit haben. Das heißt, da gibt es vielleicht auch Leute, die speziell darauf aus sind, dass sie mithilfe der Jugendämter genau solche Fotos, wie sie gesehen haben, ja, machen können und verkaufen können. Und dass die Herrschaften vom Jugendamt vielleicht sogar zum Teil mit im Geschäft drinstecken. So sehe ich das ja. Der Fall vom Was war das kurz gesagt? In Nürnberg war das so, da haben die Jugendämter haben von den betreuten Stellen sind beauftragt worden, Kinder zu holen und die Betreuungsstellen zu besetzen, weil die da zwischen 3.000 und 5.000 Euro im Monat für die Betreuung der Kinder kriegen. Ja? Vorher hat das Jugendamt ein bisschen ausgeschwärmt und hat geschaut, wo es Kinder klauen können, kann man so sagen. Ist ja nachgewiesen, ist rausgekommen. Vor ein paar Jahren war das. Ja, und dann? Ja, da sind schlimme Fälle passiert. Kennst du den Fall das war, glaube ich, in, nicht Duisburg, das war in, ach Gott, wie, Moment mal, das Haben Sie muss, den Telefonhörer ein bisschen zur Seite gehalten? nee, Stimme war so ein bisschen hohl. also nee, ich bin jetzt im Bad gegangen, so, Ach so, bin ja. da wieder raus, ja. Nee, ich lese die Fälle, vorher hatte ich ja mit diesen Thematik nichts zu tun. Ja, was war denn da passiert, wo das Jugendamt dann die Kinder klauen wollte? Die haben das geglaubt, Ja, und da. geklaut, haben dann diese Betreuungsgelder kassiert und haben die unter sich verteilt. Ist aber rausgekommen. Das wurde dann, soweit es da im Internet steht, verhandelt. Aber also im Internet kann ja jeder schreiben, was er will. Das darf man ja nicht. Welcher Ort war das? Nürnberg. Jugendamt Nürnberg. Nürnberg, ja. Da ist es gekommen, dass die Kinder extra einfangen, um die betreuten Stellen, die ja gut bezahlt werden für die Betreuung, dass Das sie dann heißt Kinder die, haben, ja. Kinder werden quasi eingefangen und wirtschaftlich ausgeschlachtet. Also die Definitiv. Betreuungsstellen haben den Verdienst an das Jugendamt wieder aufgeteilt, weitergegeben. Genau, die Betreuungsstellen haben die Jugend haben dann Geld gegeben für die Kinder, was sie gebracht haben, weil sie ja dann weiterhin immer diese Betreuungsgelder kriegen. Der Gewinn wurde Der Gewinn aufgeteilt. wurde aufgeteilt, ja. Die sind nachgewiesen worden. Haben Sie nicht gelesen? Die müssen nur immer Report Mainz oder Frontal 21 oder diese Sendungen gucken. Ja, Da es gibt kommen sehr viel. unglaubliche Sachen. Nur, das wird berichtet und das war's dann. Ende. Ja. Da wird nichts, da geschieht nichts. So. Also, können Sie das berichten? Aber da kommt nichts. Was funktioniert ist, wenn wirtschaftliche Interessen da sind, wenn dann irgendeine Krankenkasse oder irgendwas Klienten bescheißt, auf Deutsch gesagt, und dann ist eine Reportage dran und die bleiben am Ball, dann ändern die das, um ihr Image nicht zu verlieren, und das einen guten Ruf noch wiederherstellen. Das ja, aber wenn das nur berichtet wird und dann ist es abgeschlossen, da sitzen die aus. Mittlerweile ist das Ganze leicht zu durchschauen, da geht es nur um die Kohle. So, sie müssen nur immer den Euro im Hinterkopf haben und dann sind sie immer auf der richtigen Spur. Weil es muss ja immer ein Motiv geben. Keiner macht das ohne Motiv. Ja. So, und denn ihr Motiv ist ganz klar Geld. Und wenn Sie jetzt sagen, das Jugendamt, wie soll die so handeln? Ich gehe davon aus, dass die kommunalen Politiker das so anordnen, dass die Ja, es mehr geht auch Geld um Statistiken geht es auch. dass die mehr Geld in der Stadtkasse haben. So, bei mir ist es ganz klar, die haben sich gedacht, der hat Geld, der soll zahlen. Und wir sind da fein raus, so machen wir eine Scheidung. Was der da beantragt, Annullierung interessiert nicht, da verdienen wir nichts, machen wir Scheidung, dann unterhält er die Frau und zahlt dann die Kinder und alles ist okay. Und Inzest und das Ganze, das interessiert uns gar nicht. Das hat mir mein Anwalt gesagt, ja, super, ist hier noch, Ihr Kind ist noch nicht vergewaltigt worden. Das müssen Sie mal so reintun. Da sagt Ihr eigener Anwalt, ja, was wollen Sie denn? Ist ja nur andere Kinder vergewaltigt. Ihr ist ja noch nicht dran. Das heißt, so ähnlich, da haben wir gedacht, so ähnlich wie, da sind zwei Leute, werden in den Löwenkäfig gestellt, der Löwe hat einen gefressen, der andere hat Angst, da kommt der Dompteur von der Seite und sagt, schreck dich auf, dich hat er doch noch nicht gefressen, das hat nur andere gefressen. Ja. So ähnlich ist das. Der sagt mir knallhart, ja, was wollen Sie denn, Ihr Kind ist noch nicht vergewaltigt worden. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe gefälligst abzuwarten, bis mein Kind vergewaltigt wird. So, und damit bin ich nicht einverstanden. Und deswegen, weil ich nicht einverstanden bin, dass ich abzuwarten habe, bis mein Kind zu vergewaltigt wird, bin ich dann ein Gestörter, weil ich über den Maß hinaus, wie üblich, mir Sorgen um mein Kind mache. Angeblich, aber stimmt ja nicht. Wir machen dann erstmal Schluss an der Stelle Okay. und ich werde mich dazu noch mal melden bei Ihnen, ja? Alles klar. Danke, auf Okay. Bis Wiederhören. dann. Ja, ich danke für den Anruf. Ja, Tschüss. tschüss.